Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Svaggato bhagavata dhammo sanditiko akkaliko ehipassiko oppannayiko paccatang veditappo viniyuhi. Imasmin sati idam hoti, imasupada idam upajjati, imasmin asati idam nahoti, imasa niroda idam nirujjati ti. Ich mir so Begonnen habe Gedanken zu machen zu dem Thema, fiel mir so ein Gleichnis ein. Also Gleichnisse, die hinken ja immer ein bisschen, wenn sie weltlichen Ursprung haben, aber so mir kam so der Vergleich mit, was man so in der Welt Perpetuum mobile nennt. Wisst ihr, was ein Perpetuum mobile ist? Oder ein Perpetuum mobile? Ja, die Ironie ist, dass die Welt eigentlich seit, ja, eigentlich ewigen Zeiten ein Perpetuum mobile oder Perpetuum mobile sucht. Versucht zu erschaffen. Perpetuum heißt sich fortsetzend oder aus oder selbstständig oder mobile heißt bewegen, also etwas, was sich aus sich selbst heraus bewegt, fortbewegt. Also was keinen Motor braucht, sozusagen. Also ein Ding oder ein Prozess, der aus sich selbst heraus weiterläuft, ohne zu dem Ende zu kommen. Naja, und in dem Versuch, ein Perpetuum mobile zu kreieren in der Welt, ist die Ironie halt, dass die Leute dabei halt verpasst haben, dass sie eigentlich in dem Perpetuum mobile der Existenz, in dem Perpetuum mobile schlechthin, bis über beide Ohren drin stecken. So ein bisschen so wie das Gleichnis. So, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder man sieht die Bäume vor lauter Wald nicht. Ich weiß nicht, wie rum. Geht, glaube ich, in beide Richtungen. Ne? Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann ist man verstrickt in die Einzelheiten, in die einzelnen Bäume. Man sieht die einzelnen Bäume, aber man sieht das Ganze nicht, man sieht den Wald nicht. Wenn man zu sehr an der Vorstellung des Waldes anhaftet, dann sieht man die Einzelheiten nicht. Wenn man zu sehr an der Kontinuität Wald festhält, dann sieht man die Einzelteile, die Einzelheiten nicht. Also zumindest in diesem Gleichnis, worauf ich hinaus will, wird es wahrscheinlich in beide Richtungen gehen. Und diese bedingte Entstehung ist ja das, was der Buddha erfahren hat, was der Buddha erkannt hat und auch das entsprechend bedingte Erlöschen. Nämlich geht es hier um nichts anderes als die bedingte Entstehung des Leidens und die entsprechend bedingte oder das entsprechend bedingte Erlöschen des Leidens. Und somit haben wir die beiden Hälften der vier edlen Wahrheiten, Samudaya und Nirodha, nämlich die Entstehung des Leidens, also Leiden und der Ursprung und das Aufhören des Leidens und den edlen Pfad, der dahin führt. Was der Buddha sich gefragt hat, vor seinem Erwachen, war: Was muss sein, damit Alter und Tod ist? Und ich sage es einfach mal so, wie ich es gerne übersetze. Alle anderen Übersetzungen sagen ein bisschen was anderes. Komme ich später darauf zurück. Also was muss sein, dass Alter und Tod ist? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, im Zuge des Gehen hinaus in die Hauslosigkeit kam dem Buddha diese Nimitta oder diese Devaduta, diese Ereignisse oder Erscheinungen eines alten Menschen, eines kranken Menschen und einer Leiche, die er bis dato noch nie gesehen hatte, weil er eben sehr behütet im Hause seiner Eltern lebte. Und das hat ihn sehr aufgerührt und schließlich dazu bewogen, hinauszuziehen, um einen Weg zu finden, um Alter, Krankheit und Tod zu beenden. Dazu die erste Sutta aus dem Nidana Samyutta. Vor meiner Erleuchtung, ihr Bhikkhus, da ich noch nicht vollkommen erleuchtet, noch ein Bodhisattva war, kam mir der Gedanke, in Mühsal wahrlich ist diese Welt geraten. Man wird geboren und altert und stirbt und scheidet aus dem Dasein und wird wiedergeboren. Aber man findet doch keinen Ausweg aus diesem Leiden. Wann wird man denn noch einen Ausweg finden aus diesem Leiden, aus Alter und Tod? Da kam mir, ihr Bhikkhus, der Gedanke, was muss denn vorhanden sein, dass Alter und Tod ist? Aus welcher Ursache geht Alter und Tod hervor? Da ward mir, ihr Bhikkhus, nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil. Wenn Geburt vorhanden ist, ist Alter und Tod. Aus der Geburt als Ursache geht Alter und Tod hervor. Da kam mir, ihr Bhikkhus, der Gedanke, was muss denn vorhanden sein, dass Geburt ist? Und jetzt in Kürze die 12 Glieder dieser bedingten Entstehung, auf die ich natürlich gleich nochmal eingehen werde. Also der Buddha hat weiter reflektiert, was muss sein, wenn damit Alter und Tod ist, nämlich Geburt. Was muss sein, dass Geburt ist, das Dasein? Was muss sein, dass Dasein ist, ergreifen? Was muss sein, dass Ergreifen ist? Verlangen. Was muss sein, dass Verlangen ist? Gefühl. Was muss sein, dass Gefühl ist? Berührung oder Kontakt. Was muss sein, dass Kontakt ist? Die 6 Sinnesbereiche. Was muss sein, damit die 6 Sinnesbereiche sind? Name und Form. Was muss sein, dass Name und Form sind? Bewusstsein. Was muss sein, dass Bewusstsein ist? Gestaltungen. Aus welcher Ursache gehen die Gestaltungen hervor? Da ward mir, Ebikus, nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil. Wenn Nichtwissen vorhanden ist, entstehen die Gestaltungen. Aus dem Nichtwissen als Ursache gehen die Gestaltungen hervor. Der Ursprung, damit entstand mir, Ebikus, in Bezug auf früher nie gehörtes Einsicht, entstand mir Verständnis, erstand mir Erkenntnis, erstand mir Wissen, erstand mir Klarheit. Da kam mir, Ebikus, der Gedanke, was muss denn nicht vorhanden sein, dass Alter und Tod nicht ist? Aus wessen Aufhebung geht die Aufhebung von Alter und Tod hervor? Da ward mir, Ebikus, nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil, wenn Geburt nicht vorhanden ist, ist Alter und Tod nicht. Aus der Aufhebung von Geburt geht Aufhebung von Alter und Tod hervor. Und ich kürze es jetzt ab, weil ich da auf die einzelnen Glieder nochmal eingehen werde später. Aus wessen Aufhebung geht Aufhebung der Gestaltungen hervor? Da ward mir, Ebikus, nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil, wenn Nichtwissen nicht vorhanden ist, sind die Gestaltungen nicht. Aus der Aufhebung des Nichtwissens geht Aufhebung der Gestaltungen hervor. Die Aufhebung, damit entstand mir, Ebikus, in Bezug auf früher nie gehörtes Einsicht, erstand mir Verständnis, erstand mir Erkenntnis, erstand mir Wissen, erstand mir Klarheit. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie diese Entstehung und dieses Verschwinden des Leidens auch mit den 4 edlen Wahrheiten zusammenhängt, noch eine andere kurze Sutta, bevor ich darüber was sage. Alle Samanas und Brahmanas, ihr Bhikkhus, die folgende Dinge nicht kennen, die folgender Dinge Ursprung nicht kennen, die folgender Dinge Aufhebung nicht kennen, den zu folgenden Dingen Aufhebung führenden Weg nicht kennen, die welcher Dinge Ursprung nicht kennen, welcher Dinge Aufhebung nicht kennen, den Weg zu welcher Dinge Aufhebung führenden Weg nicht kennen, die Alter und Tod nicht kennen, den Ursprung von Alter und Tod nicht kennen, die Aufhebung von Alter und Tod nicht kennen, den zur Aufhebung von Alter und Tod führenden Weg nicht kennen, die Geburt, Dasein, Ergreifen, Verlangen, Gefühl, Berührung, die 6 Sinnesbereiche, Name und Form, Bewusstsein, Gestaltungen nicht kennen, die diese Dinge nicht kennen, dieser Dinge Ursprung nicht kennen, dieser Dinge Aufhebung nicht kennen und den zu dieser Dinge Aufhebung führenden Weg nicht kennen. Nicht sind ihr Bhikkhus diese Samanas oder Brahmanas von mir unter den Samanas als solche anerkannt oder unter den Brahmanas als solche anerkannt. Und nicht haben auch diese ehrwürdigen Herren das Ziel ihrer Samanaschaft oder das Ziel ihrer Brahmanaschaft durch eigenes Begreifen und Verwirklichen bei Lebzeiten schon erreicht. Alle die Samanas aber und Brahmanas, die die Dinge kennen, folgender Dinge Ursprung kennen, folgender Dinge Aufhebung kennen, den zu folgenden Dingen Aufhebung führenden Weg kennen, die welche Dinge kennen, welcher Dinge Ursprung kennen, welcher Dinge Aufhebung kennen, die zu welcher Dinge Aufhebung führenden Weg kennen, die Alter und Tod kennen, die den Ursprung von Alter und Tod kennen, die die Aufhebung von Alter und Tod kennen, den zur Aufhebung von Alter und Tod führenden Weg kennen, die Geburt, Dasein, Ergreifen, Verlangen, Gefühl, Berührung, die sechs Sinnesbereiche, Name und Form, Bewusstsein, Gestaltungen kennen, den Ursprung der Gestaltungen, die Aufhebung der Gestaltungen kennen und den zur Aufhebung von Gestaltungen führenden Weg kennen. Diese Samanas sind wirkliche Samanas, um es mal abzukürzen. Und hier seht ihr wieder, wo der hingeht und jedes Glied der Zwölferkette der bedingten Entstehung herausgreift und das im Kontext der vier edlen Wahrheiten erklärt, indem er sagt, das Ding selbst, sprich einer dieser Teile, dann deren Ursprung, die Aufhebung und den zur Aufhebung führenden Weg. Auf zweierlei Möglichkeiten kommt Kachayana diese Welt zumeist hinaus, auf Sein und auf Nichtsein. Für den, der nun Kachayana, der den Ursprung der Welt der Wirklichkeit gemäß mit richtigem Verständnis betrachtet, gibt es das nicht, was in der Welt Nichtsein heißt. Für den aber Kachayana, der die Aufhebung der Welt der Wirklichkeit gemäß mit richtigem Verständnis betrachtet, gibt es das nicht, was in der Welt Sein heißt. Durch sich verwickeln, ergreifen und festhalten ist ja Kachayana diese Welt zumeist gefesselt. Wenn nun jemand Kachayana dieses sich verwickeln und ergreifen, das Verlangen des Geistes, sein Eindringen und darin beharren, nicht aufsucht, nicht ergreift, nicht dazu den geistigen Standpunkt bezieht, mein Selbst, und wenn er dann daran, dass Leiden alles ist, was entsteht, und Leiden alles ist, was vergeht, nicht zweifelt und kein Bedenken hat, infolge seines ausschließlichen Vertrauens schon das Wissen hiervon besitzt, insoweit, Kachayana, gibt es rechte Ansicht. Alles ist, Kachayana, ist ein Extrem. Alles ist nicht, das ist das andere Extrem. Diese beiden Extreme vermeiden, verkündet in der Mitte der Tathagata seine Lehre. Aus dem Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen, aus den Gestaltungen als Ursache entsteht das Bewusstsein und jetzt wieder die ganze Kette. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens zustande. Aus dem restlosen Verschwinden aber und der Aufhebung des Nichtwissens folgt Aufhebung der Gestaltungen. Aus der Aufhebung der Gestaltungen folgt Aufhebung des Bewusstseins und so weiter. Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse des Leidens zustande. Diese Sutta wollte ich in erster Linie deswegen vorlesen, weil wir oftmals vom mittleren Weg hören. Und das ist eine Beschreibung dessen, was der Buddha unter dem mittleren Weg versteht. Die beiden Extreme, alles ist oder alles ist nicht, sind die Extreme, von denen der Buddha hier sagt, dass darauf zumeist die Welt hinausläuft, weil entweder es wird die Anschauung vertreten, ja, all diese Dinge sind mit der Idee der Vermeinung oder Zugehörigkeit, Idee von selbst, oder aber, dass diese Dinge alle nicht sind. Ich lese noch ein paar Sutten vor, einfach um die Thematik ein bisschen vorzustellen, bevor ich anfange, da im Einzelnen drauf einzugehen, was zu sagen. Ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch, ihr Bhikkhus, mag wohl gegen diesen Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, Widerwillen fassen, mag gegen ihn Leidenschaftslosigkeit entwickeln, mag sich von ihm loslösen. Warum das? Man sieht, ihr Bhikkhus, an diesem Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, Mehrung und Minderung, Annahme und Ablegung, also geboren werden und sterben. Ne? Darum mag wohl ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch gegen ihn Widerwillen fassen, mag gegen ihn leidenschaftslos werden, mag sich von ihm lösen. Was aber da, ihr Bhikkhus, Geist heißt oder Geistigkeit oder Bewusstsein, dagegen ist ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch nicht imstande, Widerwillen zu fassen, nicht imstande, dagegen leidenschaftslos zu werden, nicht imstande, sich davon zu lösen. Warum? Lange Zeit hindurch, ihr Bhikkhus, ist das ja von dem ununterrichteten, gewöhnlichen Menschen angestrebt, begehrt, verlangt, als das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Das ist die klassische Formulierung, die auf der Ebene von Anschauung, Wahrnehmung und Vorstellungen, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Und diese Meinung vertritt man, wie er hier sagt, in erster Linie hinsichtlich des Geistes. Und hier ist auch die Sutta, wo nicht so oft in den Sutten vorkommt, wo der Buddha diese drei Synonym benutzt, nämlich Geist, Geistigkeit und Bewusstsein hier übersetzt, Citta, Mano und Vijnana. Der Buddha benutzt die also hier austauschbar. Darum ist ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch nicht imstande, dagegen Widerwillen zu fassen, nicht imstande, dagegen leidenschaftslos zu werden, nicht imstande, sich davon zu lösen. Es ist besser, ihr Bhikkhus, wenn ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch diesen Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, als sein Selbst annimmt, als aber den Geist. Warum? Man sieht, ihr Bhikkhus, wie dieser Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, ein Jahr besteht, wie er 2 Jahre besteht, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, wie er 20 Jahre besteht, 30, 40, 50, wie er 100 Jahre besteht oder noch länger. Was aber da, ihr Bhikkhus, Geist heißt und Geistigkeit, Bewusstsein, das entsteht als eines und erlöscht als ein anderes bei Tag und bei Nacht. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie ein Affe, der in der Wildnis im Walde sich ergeht, einen Zweig ergreift und wenn er ihn losgelassen, ergreift er einen anderen Zweig. Ebenso ist es mit dem, was da, ihr Bhikkhus, Geist, Geistigkeit oder Bewusstsein heißt. Da entsteht eines und erlöscht ein anderes bei Tag und bei Nacht. Ein unterrichteter, edler Schüler, ihr Bhikkhus, erwägt da gut und reiflich das Gesetz von der ursächlichen Entstehung. Wenn jenes ist, ist dieses. Aus der Entstehung von jenem ist die Entstehung von diesem. Wenn jenes nicht ist, ist dieses nicht. Aus der Aufhebung von jenem folgt die Aufhebung von diesem. Das heißt, aus dem Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen, aus den Gestaltungen als Ursache entsteht das Bewusstsein und so weiter. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens zustande. Und dann wieder die Umkehrung, die ich mir jetzt spare. Aber hier ist auch das Zitat, was ich am Anfang gechantet habe, nämlich, wenn dies ist, ist das. Aus der Entstehung von diesem geht jenes hervor. Und das ist das grundlegende Prinzip dieser bedingten Entstehung. Imasming sati idam hoti. Wenn dies ist, ist das. So einfach. Viele andere Übersetzungen versuchen es, weiß nicht, netter zu sagen, kommt dies zustande. Aber nach meinem besten Dafürhalten, dieses Prinzip ist, deshalb habe ich auch am Anfang die Qualitäten des Dhamma zitiert, unmittelbar, zeitlos. Wenn dies ist, ist das. Mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes. Wenn dies nicht ist, ist jenes nicht. Mit dem Erlöschen von diesem erlöscht jenes. Das ist das Prinzip. Und das ist ganz wichtig und da werde ich auch einiges noch zu sagen, weil der Buddha wollte Altern und Tod zu einem Ende bringen. Und das Dhamma, was er gelehrt hat, ist ein Dhamma, was im Hier und Jetzt mit Ursache und Wirkung zu tun hat. Hat nichts mit Zeit zu tun, Akalika, zeitlos, ist unmittelbar. Sanditiko heißt von dieser Welt, in dieser Welt, in Hier und Jetzt meistens übersetzt, zu erkennen, unmittelbar. Und es hat nichts mit Zeit zu tun, sondern mit Ursache und Wirkung. Und dieses Prinzip, was dieser bedingten Entstehung unterliegt, dass wenn ein Ding ist, ein anderes Ding ist, dass mit diesem Entstehen eines Dings das andere entsteht. Wenn ein bestimmtes Ding nicht ist, ist ein anderes Ding nicht. Mit dem Erlöschen von diesem erlöscht jenes. Eine Sutta, die ich jetzt gleich an dieser Stelle bringen möchte, ist der Enthusiasmus des ehrwürdigen Anandas. Zur Seite sitzen, sprach dann der ehrwürdige Ananda zum Erhabenen also: Wunderbar, Herr, unvergleichlich, Herr, wie so sehr tief dieses Gesetz von der ursächlichen Entstehung ist und wie tief es erscheint. Aber doch kommt es mir vollkommen klar vor. Nicht so, Ananda, nicht so, Ananda. Tief ist, Ananda, dieses Gesetz von der ursächlichen Entstehung und tief erscheint es. Infolge der Unkenntnis dieses Gesetzes, Ananda, infolge des Nichtverstehens und Nichtbegreifens, ist dieses Geschlecht wirr geworden, wie ein vernachlässigtes Gewebe und verknotet wie ein Garnknäuel und gleich dem Munja und dem Babaja-Gras und kommt nicht hinaus über niedrige Daseinsform, über leidvolle Existenz, über Verdammnis, über den Kreislauf der Wiedergeburten. Bei dem Ananda, der das Annehmliche in den Dingen, die mit dem Ergreifen zusammenhängen, im Auge hat, nimmt das Verlangen zu. Aus dem Durst als Ursache entsteht das Ergreifen. Auf solche Weise entsteht der Ursprung des Leidens, also jetzt wieder die ganze Kette. Gerade so, Ananda, wie wenn da ein großer Baum stünde, die Wurzeln, die nach unten laufen und die nach den Seiten laufen, sie alle führen ihm nach oben Saft zu. Auf solche Art, ihr Bhikkhus, würde ja dieser große Baum, weil er Nährstoff zum Ergreifen hat, lange Zeit bestehen. Ganz ebenso, Ananda, nimmt bei dem, der das Annehmliche an den Dingen, die mit dem Ergreifen zusammenhängen, im Auge hat, das Verlangen zu. Aus dem Verlangen als Ursache entsteht das Ergreifen und so weiter. Auf solche Art kommt die ganze Masse des Leidens zustande. Bei dem aber, Ananda, der das Schädliche an den Dingen, die mit dem Ergreifen zusammenhängen, im Auge hat, wird das Verlangen aufgehoben. Aus der Aufhebung des Verlangens ist die Aufhebung des Ergreifens und so weiter. So kommt die Aufhebung der ganzen Masse des Leidens zustande. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da ein großer Baum stünde und wie wenn da ein Mann herbeikäme mit Spaten und Korb und er schnitte den Baum an der Wurzel ab, dann, nachdem er den Baum an der Wurzel abgeschnitten, grübe er ihn aus und nachdem er ihn ausgegraben, nähme er die Wurzeln heraus, sogar noch die von der Stärke eines Bartgrashalmes. Dann zerschnitte er den Baum in einzelne Stücke und nachdem er ihn in einzelne Stücke zerschnitten, spaltete er diese und nachdem er diese gespalten, verwandelte er diese in lauter Späne. Nachdem er diese in lauter Späne verwandelt, trocknete er diese in Wind und Sonne und nachdem er sie in Wind und Sonne getrocknet, verbrannte er sie mit Feuer. Nachdem er sie mit Feuer verbrannt, verwandelte er sie in Ruß und nachdem er sie in Ruß verwandelt, verstreute er diese in heftigem Wind oder ließe ihn von einem Fluss mit starker Strömung forttreiben. Auf solche Art, Ananda, würde ja der große Baum seiner Wurzeln beraubt sein, ausgerodet und vernichtet, dass er künftighin nimmer wieder entstehen könnte. Ganz ebenso, Ananda, wird bei dem, der das Schädliche an den Dingen, die mit dem Ergreifen zusammenhängen, im Auge hat, das Verlangen aufgehoben und so weiter. Kommt das Ende des Leidens zustande. Die Dinge, die mit dem Ergreifen zusammenhängen, Upadana Kanda, für die, die es nicht schon erkannt haben, unsere Daseinsgruppen, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Gestaltungen und Bewusstsein. Es geht also um die Ergreifen dieser Daseinsgruppen als unsere Persönlichkeit, als mein, wie eben gesagt, mein Selbst, ich. Und das ist ein nettes, drastisches Beispiel, wie der Buddha sagt, ja, wie man vorgehen sollte. Dieses Verlangen steht im Mittelpunkt, wenn die Kubatern von Avijja, von diesem Nichtwissen sprechen, was der Ausgang oder der Ursprung dieser Kette ist, dann nennen sie es oftmals Avijja Tanha. Interessanterweise, weil Avijja dieses Nichtwissen ist. Nichtwissen, die Definition, ist das Nichtwissen der vier edlen Wahrheiten, Entstehung und Auflösung des Leidens. Und dieses Nichtwissen geht einher mit dem Verlangen. Und dieser Durst, Tanha kann auch Durst heißen, dieses Verlangen bezieht sich immer auf diese Elemente, diese Gruppen, die wir für unser Selbst halten. Und die vielen geschickten Mittel, die der Buddha gibt, im Laufe seiner Lehrzeit diese Dinge zu betrachten, laufen immer darauf hinaus, dass man die Gefahr darin sieht, wie hier beschrieben, und eben nicht das Annehmliche. Weil in dem Moment, in dem wir auf das Annehmliche gucken, in dem Moment, wo unser Verlangen sich auf das Angenehme, das Schöne, das Liebliche richtet, wächst dieses Verlangen. Und das wird auch in diesem Prozess der bedingten Entstehung klar, wie sich diese Dinge weiterentwickeln. Die letzten beiden Male, wo ich hier gesprochen habe, ich glaube den Samstag davor, habe ich ein Wort benutzt, Sabbe Sankhara Samatha, wenn ihr euch erinnert, das Stillen aller Gestaltungen. Und die Kette fängt an, mit dem Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen. Und dieses zur Ruhe bringen der Gestaltungen ist ein ganz zentrales Thema, auch im Kontext der bedingten Entstehung, aber auch im Kontext der Meditation. Da sage ich gleich noch was zu. Warum ich das jetzt anspreche, ist, weil ich auf den ursprünglichen oder den Ausgang hinaus will. Kurz nach dem Erwachen des Buddhas saß der Buddha nämlich in Glückseligkeit da und hat sich überlegt, ob er diese Lehre überhaupt verkünden soll. Und das lese ich auch kurz vor. Da geht es nämlich um diese Stillung der Gestalten. Und da kommt es zum ersten Mal vor. Einstmals weilte der Erhabene in Uruvela, am Ufer des Flusses Niranjara, am Fuße des Feigenbaumes, des Ziegenhirten, eben erst zur vollkommenen Erleuchtung gelangt. Da nun entstand dem Erhabenen, der ganz in der Stille einsamer Meditation sich hingab, die folgende Erwägung. Eingedrungen bin ich in diese Wahrheit, die tief ist, schwer zu schauen, schwer zu verstehen, friedlich erhabend, durch Grübelei nicht zu erfassen, fein, nur von den Weisen zu begreifen. Aber dieses Volk verharrt bei seinen Neigungen, ergötzt sich an seinen Neigungen, findet seine Freude in seinen Neigungen. Für ein Volk aber, das bei seinen Neigungen beharrt, an seinen Neigungen sich ergötzt, in seinen Neigungen seine Freude findet, ist dieser Gegenstand schwer zu schauen, nämlich die spezifische Abhängigkeit, bedingte Entstehung. Und es ist auch dieser Gegenstand schwer zu schauen, die Stillung aller Gestaltungen, die Aufgabe aller Daseinsstützen, die Vernichtung des Verlangens, die Leidenschaftslosigkeit, die Aufhebung, das Nibbana. Und wenn ich selbst die Wahrheit nun lehre und die anderen verstünden mich nicht, so wäre mir das eine Pein, wäre das für mich verletzend. Ich weiß nicht, wie akkurat die Übersetzung ist, aber der Punkt ist ziemlich klar. Der Buddha sagt, diese Welt ergötzt sich, und der benutzt hier das Wort Neigungen, ist vielleicht nicht die schlechteste Übersetzung, aber ich habe mal nachgeschaut, was es heißt. Und zwar ist das Wort Alayo. Das Pali-Wort ist Alayo. Und, weiß nicht, für die Kuba-Ajahn-Fans, kennt alle den Kuba-Ajahn Analayo, ist nämlich nur Bukau. Der hat keinen Alayo mehr. Aber was ist Alayo? Wenn man Alayo mal schaut, in der ursprünglichen Umgangssprache, ist es, wo Vögel nisten oder wo so ein Hahn rustet, sagt man rusten im Deutsch, wo die sich auf ihre Stange setzen über Nacht. Also so ein Aufenthaltsort. Analayo ist halt eben kein Aufenthaltsort mehr, wenn man diese ursprüngliche Übersetzung benutzt. Bhikkhu Bodhi sagt, glaube ich, Adhesion. Adhesion ist irgendwie, ja, hängen, kleben, pappen, was nicht man im Deutschen sagt. Adhesive ist irgendwie ein Kleber. Wenn ich in den Baumarkt gehe und Kleber kaufe, dann ist das ein Adhesive. Also das Kleben irgendwo. Aber ich denke mal, so diese Idee von einem Platz, wo man nistet, wo man sich einnistet, bringt es irgendwo auch ganz gut rüber. Ne? Sagt dieses Volk, verharrt bei seinem Nistplatz oder bei seinen Neigungen, ergötzt sich daran, findet Freude daran. Und für jemanden, der Freude an diesem Nisten, an diesen Neigungen hat, ist es schwer zu sehen, weil man sich ja über diesen Nistplatz identifiziert. Und deshalb hat der Buddha ursprünglich die Idee gehabt, dieses Dhamma gar nicht zu verkünden, weil er sagte, macht mir nur Mühe. So, jetzt wollen wir ein bisschen auf die einzelnen Dinge eingehen. Das ist die zweite Sutta im Nidana, die Zergliederung, wo der Buddha die einzelnen Elemente dieser zwölfgliedrigen Kette beschreibt. Aber einfach, um nochmal kurz zu rekapitulieren, der Buddha ist rausgezogen, um ein Ende von Alter, Krankheit und Tod zu suchen. Und er hat gesagt, dass diese Dinge einen Ursprung haben. Alter und Tod haben einen Ursprung. Und dann hat er diesen Ursprung zurückverfolgt. Zunächst zur Geburt und dann bis hin zum Nichtwissen. Nichtwissen wovon? Nichtwissen von, dies ist Leiden, dies ist der Ursprung, dies ist das Ende, dies ist der Weg, der zum Ende des Leidens führt. Oder die vier edlen Wahrheiten zweigeteilt, Entstehung und Erlöschen. Und diese bedingte Entstehung ist die detaillierte Beschreibung der vier edlen Wahrheiten. Die detaillierte Beschreibung der Entstehung des Leidens und die detaillierte Beschreibung der Auflösung des Leidens. Und es ist der mittlere Weg zwischen den Extremen, die einmal zu Dasein und zu Nichtsein tendieren. Weil der Buddha sagt, diese Dinge sind bedingte Phänomene, kommen wir später drauf zurück, sind Bedingungen, sind Gestaltungen. Sabbe Sankara Samatha, alle Gestaltungen zu stillen, ist das Ziel der Buddha-Lehre. Gestaltungen sind nicht selbst. Gestaltungen sind gestaltete Dinge. Da gibt es eine schöne Sutta, wo jemand den Buddha fragt, was sind denn die Gestaltungen? Warum heißen die denn Gestaltungen? Dann sagt der Buddha, weil sie das Gestaltete gestalten. Heißt, die Idee ist, sich nicht an den äußeren Dingen festzumachen, sondern auf das Prinzip zu schauen und diese Faktoren als Dinge zu erkennen, die unmittelbar, unabhängig von Zeit und Raum, hier und jetzt, die ganze Zeit vonstatten gehen. So komplex wie dieser Prozess erscheinen mag, so nah ist er uns eigentlich vor den Augen, weil er die ganze Zeit abläuft. Unwissenheit durchdringt unser gesamtes Dasein, durchdringt all die Faktoren, all die Elemente, all die Bestandteile unseres Erlebens sind durchtränkt von dem Nichtwissen dieser vier edlen Wahrheiten. Und all die einzelnen Faktoren, auf die ich jetzt näher eingehen möchte, sind Dinge, die ständig in unserem Geist vorhanden sind. so abstrakt und komplex, wie sie auch erscheinen mögen, lohnt es sich zu versuchen, diese Dinge als Phänomene, als Gestaltungen zu betrachten. Weil wenn wir unsere Wahrnehmung, wir unser Leben betrachten, immer mit der Idee, wie in der einen Sutta gesagt, meins, ich, mein Selbst. Ob ich meinen Körper anschaue, ob ich meine Gefühle anschaue, ob ich meine Wahrnehmung anschaue, ob ich meine geistigen Inhalte anschaue, ob ich Bewusstsein anschaue. Ich tue es immer in der Hoffnung, da was Schönes zu sehen, nämlich das Angenehme zu reflektieren. Dann wächst mein Verlangen und darüber bin ich schon wieder mitten in diesem Prozess der bedingten Entstehung. Welches ist aber, ihr Bhikkhus, das Gesetz von der ursächlichen Entstehung? Aus dem Nichtwissen als Ursache entstehen Gestaltungen. Und um das einfach nochmal zu verdeutlichen, das Prinzip, was ich eben gesagt habe, hier ist wieder so eine Übersetzung, tut mir leid, wir haben nichts anderes im Deutschen, wo sich das alles ganz nett anhört, aber eigentlich heißt es nur, mit Nichtwissen sind Gestaltungen. Wenn Nichtwissen da ist, sind Gestaltungen da. Fertig aus. So. Aber ich lese mal hier so weiter, weil ist ja nah genug dran. Aus den Gestaltungen als Ursache entsteht das Bewusstsein, aus dem Bewusstsein als Ursache entstehen Name und Form, aus Name und Form als Ursache entstehen die 6 Sinnesbereiche, aus den 6 Sinnesbereichen als Ursache entsteht die Berührung, aus der Berührung als Ursache entsteht die Empfindung, aus der Empfindung als Ursache entsteht das Verlangen, aus dem Verlangen oder Durst, sagt er hier, aus dem Durst als Ursache entsteht das Ergreifen, aus dem Ergreifen als Ursache entsteht das Dasein, aus dem Dasein als Ursache entsteht die Geburt, aus der Geburt als Ursache entstehen Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens zustande. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Alter und Tod? Das Altern der verschiedenen Einzelwesen in den verschiedenen Klassen des Daseins. Ihr Hinsiechen, ihr Gebrechlichwerden, das Ergrauen der Haare, das Welkwerden der Haut, die Abnahme der Lebenskraft, der Verfall der Sinne, das heißt Alter. Das Fortgehen und Ausscheiden der verschiedenen Einzelwesen aus den verschiedenen Klassen des Daseins, ihre Vernichtung, ihr Verschwinden, ihr Hingang und Sterben, der Ablauf der Lebenszeit, die Vernichtung der Wesensbestandteile, das Abwerfen der Leiblichkeit, das heißt Tod. So ist dieses Alter, dieses der Tod. Das ist ihr Bhikkhus, was man Alter und Tod nennt. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Geburt? Die Geburt der verschiedenen Einzelwesen in den verschiedenen Klassen des Daseins, ihr Geborenwerden, der Eintritt ins Dasein, ihr Wiederentstehen, das Auftreten der Wesensbestandteile, die Erlangung der Sinnesbereiche, das, ihr Bhikkhus, heißt Geburt. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Dasein? Die 3 Formen des Daseins, ihr Bhikkhus. Das Dasein in der Sinnlichkeitswelt, das Dasein in der Welt der Form, das Dasein in der Welt der Formlosigkeit. Das, ihr Bhikkhus, heißt Dasein. Also für die, die buddhistische Kosmologie nicht so gut kennen, gibt 3 Daseinsbereiche, die von Grund verschiedener Qualität sind, nämlich der sinnliche Bereich, wo die 5 Sinne aktiv sind, die bis hin zur Brahma-Welt geht, darüber hinaus die formhafte Welt in den Jhana-Welten, die nur durch tiefe Meditation zu erreichen sind, dann die formlosen Welten, die darüber noch hinausgehen, also 3 verschiedene Daseinsbereiche. Also die himmlischen Welten bis hin zur Brahma-Welt, alles Sinnenbereiche. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Ergreifen? Die 4 Arten des Ergreifens, ihr Bhikkhus. Das Ergreifen der Sinnlichkeit, Ergreifen der Anschauungen, das Ergreifen von Riten und Ritualen, das Ergreifen vom Ich. Das, ihr Bhikkhus, heißt Ergreifen. Upadana heißt wörtlich ergreifen, aufnehmen, annehmen, Und die Arten, wie man ergreift, wie man aufgreift, eben hier beschrieben, entweder auf der Ebene von Sinnlichkeit, auf der Ebene von Anschauung, indem ich an meine Anschauung halte ich dran fest, das ist meine Ansicht, auf der Ebene von Gebräuchen und Gepflogenheiten, Gewohnheiten. Ja, man identifiziert sich über diese Gewohnheiten oder das Ergreifen von Selbst. Was aber, ihr Bhikkhus, ist das Verlangen? Die 6 Gruppen des Verlangens nach Form, nach Tönen, nach Geruch, nach Geschmack, nach Berührung und nach geistigen Dingen, also die Verlangen nach den 6 Klassen des Bewusstseins oder nach den 6 Klassen des Gefühls. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und geistige Inhalte. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Gefühl? Die 6 Gruppen der Empfindung, die durch die Berührung des Sehens erzeugte Empfindung, die durch die Berührung des Hörens erzeugte Empfindung, die durch die Berührung des Riechens erzeugte Empfindung, die durch die Berührung des Schmeckens erzeugte Empfindung und die durch die Berührung des Tastens erzeugte Empfindung und die durch die Berührung des Geistes erzeugte Empfindung. Das, ihr Bhikkhus, heißt Empfindung. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Kontakt oder Berührung? Die 6 Gruppen der Berührung, die Berührung des Auges, des Ohres, der Nase, der Zunge, des Tastsinns und des Geistes. Das, ihr Bhikkhus, heißt Berührung. Was aber, ihr Bhikkhus, sind die 6 Sinnesbereiche? Der Bereich des Auges, der Bereich des Ohres, der Bereich der Nase, der Bereich der Zunge, der Bereich des Körpers, der Bereich des Geistes. Das, ihr Bhikkhus, heißt die 6 Sinnesbereiche. Was aber, ihr Bhikkhus, sind Name und Form? Gefühl, Wahrnehmung, Absicht, Kontakt, Aufmerksamkeit. Das heißt Name, die 4 groben Elemente und die durch die 4 groben Elemente bedingte Form, das heißt Form. So ist dieses Name, dieses die Form. Das, ihr Bhikkhus, heißt Name und Form. Was aber, ihr Bhikkhus, ist das Bewusstsein? Die 6 Gruppen des Bewusstseins, Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Tastbewusstsein und Geistbewusstsein. Was aber, ihr Bhikkhus, sind Gestaltungen? Die 3 Arten der Gestaltungen. Körperliches Gestalten, Gestaltung der Rede und Gestaltung des Geistes. Das, ihr Bhikkhus, heißt Gestaltungen. Und die werden in einer anderen Sutta nachher nochmal ein bisschen näher beschrieben, aber kann man ja schon mal vorwegnehmen. Also körperliche Gestaltung ist Ein- und Ausatmen. Gestaltung der Rede ist Vitakka Vijara, also diese anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, oder im groben Bereich Denken. Vitakka Vijara ist Denken. Also was ich denke, was ich viel denke, das bricht in Sprache aus, also sprachliche Gestaltung. Ich denke auf eine bestimmte Weise, also wird es irgendwann zur Sprache. Deshalb ist das Denken die Gestaltung der Sprache. Das Ein- und Ausatmen ist das, was den Körper gestaltet, was den Körper erhält, am Leben erhält. Von daher heißt Ein- und Ausatmen körperliches Gestalten. Und die Gestaltung des Geistes sind Wahrnehmung und Gefühl, weil diese Dinge mit dem Geist verbunden sind. Also die Qualität des Geistes wird über Wahrnehmung und Gefühl gemessen. Und so ist der Geist gestaltet durch Wahrnehmung und Gefühl. Was aber, ihr Bhikkhus, ist Nichtwissen? Die Unkenntnis, ihr Bhikkhus, vom Leiden, die Unkenntnis von der Entstehung des Leidens, die Unkenntnis von der Aufhebung des Leidens, die Unkenntnis von dem Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt, das, ihr Bhikkhus, heißt Nichtwissen. So entstehen aus dem Nichtwissen als Ursache die Gestaltungen, aus den Gestaltungen als Ursache das Bewusstsein und so weiter. Auf solche Art kommt die Leidensmasse zustande und aus dem restlosen Verschwinden des Nichtwissens erfolgt die Aufhebung der Gestaltungen und so weiter ist die Aufhebung Vielleicht hier einfach vorweg ein paar Sachen zu sagen, die das Bewusstsein wird immer nur definiert über dessen, was wir bewusst sind. Deshalb sagt man Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein oder Tastbewusstsein. In der einen Sutta haben wir gehört, der Buddha nimmt die drei Dinge her als Synonyme. Geist, Chitta, Mano, Geistigkeit, wenn man so will, und Vijnana, hier Bewusstsein. Aber je nachdem, in welchem Kontext, benutzt er verschiedene Worte, die er aber auch interessanterweise manchmal austauscht, in einer Weise, wo unsere scholastischen Freunde sich am Kopf kratzen, weil die natürlich alles gerne schön geradlinig kategorisch haben, und das ist eben nun mal nicht so. Auch die bedingte Entstehung ist nicht linear, wie wir vielleicht gleich sehen werden. Ich weiß nicht, wie lange ich euch heute damit begeistern kann. Weil eben diese Faktoren nicht so in dieser netten Reihenfolge, wie sie hier in dieser Formel oftmals beschrieben werden, notwendigerweise vorkommen. Und wir stellen fest, dass manche Sachen mehrmals vorkommen. Zum Beispiel sowas wie Gefühl. Das kommt dann irgendwo als Teilfaktor eines der anderen Faktoren wieder mal rein. Also es ist kein, also man kann nicht sagen, es ist irgendwie so ein lineares Prinzip. Es ist kein lineares System, sondern es ist dynamisch, entwickelt sich und kann sich auch im Laufe der Entwicklung in verschiedene Richtungen wenden und ändern. Aber letztendlich kommt es immer an dem gleichen Punkt aus. Alter, Krankheit, Tod. Und fängt immer an bei Avijja, Nichtwissen. Unsere ganze Existenz, unser ganzes Erleben, die ganze Kette, die ständig, die ganze Zeit abläuft, ist durchdrängt von diesem Nichtwissen. Und deshalb, wenn man so anschaut, jemand wie der Stromeingetretener beispielsweise ist, wie Ananda. Ananda sagt, boah, diese tiefgründige, bedingte Entstehung, die scheint mir so sonnenklar. Und der Buddha sagt, na, nicht so schnell. Bedingte Entstehung ist sehr tiefgründig. Und gibt ihm aber dann interessanterweise ein relativ, nicht so ein tiefes Gleichnis. Ne? Also die Sache mit dem Baum, dass man eben halt das Angenehme nicht kontemplieren sollte, sondern die Gefahr in den Daseinsgruppen kontemplieren sollte. Gibt dann dieses dramatische Beispiel mit dem Baum, den man zerpflückt. Warum? Weil Ananda eben noch ein Stromeingetretener war. Er war noch kein Arhat, er war noch nicht fertig, hatte noch nicht bis zum Ende gesehen, hatte Avijja, dieses Unwissen, noch nicht beseitigt. Aber er hat einen Einblick in Avijja. In anderen Worten, er hat diesem Nichtwissen eine ordentliche Delle verpasst gehabt, indem er nämlich gesehen hat, Leiden, den Ursprung, die Aufhebung und den zur Aufhebung führenden Pfad. So sehr, wir wissen, als Stromeingetretener hat dieses Nichtwissen nur noch Gas für maximal 7 Leben. Heißt, dieser Eingriff oder dieser Einschnitt in Avijja, in Nichtwissen, ist tief genug, um die Existenz langsam aber sicher zu einem Ende zu bringen. Aber Ananda war noch nicht so weit, dass er wirklich Avijja beendet hatte. Und von daher sagt der Buddha, ist sehr tiefgründig. Also jemand, der noch kein Arhat ist, der wird diese Tiefgründigkeit nicht ganz begreifen. Diese Gestaltung, ich sprach eben Sabbe Sankhara Samatha, eine Sache, die immer wieder vorkommt. Die letzten Worte des Erhabenen, alle Gestaltungen sind vergänglich. Strengt euch an, seid nicht nachlässig in eurem Bemühen. Waren die letzten Worte des Buddhas. Warum? Weil ihm das so wichtig war. Diese Gestaltungen, die aus diesem Nichtwissen hervorgehen, die eigentlich unser ganzes Dasein ausmachen. Weil wenn wir uns angucken, wie gerade gesehen, was sind diese Gestaltungen? Gestaltungen sind Einatmen und Ausatmen. Unser Denken, unser Gefühl, unsere Wahrnehmung. Ja, sonst ist ja nichts da. Und die sind alle bedingt von Avijja. von Nichtwissen, durchtränkt von Nichtwissen. Und das ist ganz wichtig für die von uns, die meditieren, weil es ist eine Sache, die wir wirklich in der Meditation uns angucken können. Insbesondere, wenn wir Anapanasati machen. Wir sehen diese Gestaltungen und wir sehen, wie diese Gestaltung des Körpers sich von Mal zu Mal, von Moment zu Moment verändert. Wir können erkennen, wie dieses Gestalten des Körpers, dieses Ein- und Ausatmen, bedingt ist von Avijja. Beziehungsweise wir können noch nicht sehen, wo es herkommt. Aber wir können erkennen, wo es hinführt. Weil so wie sich der Körper anfühlt, aufgrund dieser körperlichen Gestaltung des Atems, ist eine Auswirkung von Avijja. Und genauso Gestaltung des Denkens. Wir sehen, wie Takavijara entstehen. Gedanken fassen, überlegen. Hinwendung des Geistes zu einem Meditationsobjekt auf der subtilen Ebene. Wir sehen diese Gestaltungen. Wir sehen, wohin sie führen. Wir können beobachten, was sie für Auswirkungen haben. Wie unser Denken im Geist gestaltet wird. All das, was wahrscheinlich jetzt aus meinem Mund rauskommt, ist das Produkt von Vitakka Vijara der letzten Woche. Es ist gestaltet. Es ist nichts von mir. Es ist nichts von meinem. Das sind angesammelte Gestaltungen, die jetzt aus meinem Mund rauskommen. Wahrnehmung und Gefühl. Die ganze Meditation ist nichts anderes, als mit Wahrnehmung und Gefühl zu spielen. Wir beobachten unseren Atem. Wir versuchen, den Atem nett zu machen. Wir versuchen, den Atem angenehm zu machen. Wir versuchen, den Atem auf eine Weise wahrzunehmen, wie er zuträglich zur Konzentration ist. Wie er zuträglich als Objekt sich darstellt, wo wir bei verweilen können. Unser Gefühl, Piti, Freude, innere Zufriedenheit, diese Glücksempfindungen oder auch das Gegenteil, das sind Gestaltungen. Gestaltungen, die den Zustand unseres Geistes ausmachen. Gefühl und Wahrnehmung sind die Dinge, die die Qualität unseres Geistes gestalten. Deshalb sage ich, es ist direkt vor unserer Nase. Aber wir müssen halt uns schon mit dem Grundgebäude mal befassen, weil, wie ich auch beim letzten Vortrag gesagt habe, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Auf meinem Retreat, wo ich mich also noch nicht darauf eingelassen habe, irgendwas mit der bedingten Entstehung zu tun hinsichtlich dieses Vortrags, weil das erst später kam, kam mir aber interessanterweise in der Meditation gerade diesbezüglich einige ganz nette Einblicke in diese Gestaltungen, wie die funktionieren, insbesondere der Atem. Weil so eine Überlegung, wieso ist der Atem von Avijja gestaltet, von Nichtwissen? Welcher Aspekt an Ein- und Ausatmen ist Avijja? So, ich meine, bei meinen Gedanken, da kann ich das mal irgendwo, dass die crazy sind, ist leicht genug zu sehen. Aber wieso ist der Atem von Nichtwissen gestaltet? So eine Überlegung. Ja, und dann fragt man sich halt, hat ein Arhat noch Gestaltungen? So, jemand, der fertig ist mit der Praxis? Nö. Was macht die Qualität des Atems aus in einem unerwachten Menschen hinsichtlich des Ursprungs von Avijja, von Nichtwissen? Ja, und man hat natürlich alles nur so kleine Mickey-Maus-Einblicke, aber es war doch, je tiefer die Meditation geht, umso weniger nehme ich den Atem hier in Anspruch. Je tiefer die Meditation geht, umso weniger ist es mein Atem. Je tiefer die Meditation geht, umso angenehmer wird der Atem. Warum? Und der Körper fühlt sich angenehmer an. Warum? weil ich nicht mehr versuche, mit diesem Atem irgendwas zu machen. Weil nicht mehr so sehr mein Atem ist. Zumindest auf dieser gröberen Ebene nicht mehr. Und so ist es letztendlich die Qualität von Avijja, die sich ausdrückt im Atem oder in dem Erleben des Atems. In der Art und Weise, wie wir den Atem erleben und wie der Atem wiederum den Körper gestaltet. Und der ganze Prozess der Meditation hinsichtlich Sabbe Sankhara Samatha, dem Stillen aller Gestaltung, Dalmetico hat es in seinem letzten Vortrag kurz angesprochen. Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Welche Gestaltungen verschwinden zuerst im Prozess der Meditation? Körperliche Gestaltungen, sprachliche Gestaltungen oder geistige Gestaltungen? Welche sind zuerst weg? Also bei euch sind sie alle noch da. Soweit ist klar. Vitakka Vichara, die sprachlichen Gestaltungen, hören im zweiten Jhana auf. Also im ersten Jhana, in der ersten Vertiefung, ist immer noch diese Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt, diese ursprüngliche und anhaltende Hinwendung des Geistes zum Atem oder zum Nimitta oder zum Geist, je nachdem wie tief man in der Meditation kommt, ist immer noch notwendig, um bei dem Objekt zu verweilen. Während, und auf der groben Ebene ist natürlich Denken. In der zweiten Vertiefung ist halt der Geist so viel innere Zufriedenheit, so viel inneres Vertrauen oder Sicherheit, ja, und so viel Sicherheit, Selbstsicherheit, der Geist ist einfach da. Da braucht man sich nicht mehr hinzuwenden. Hinwendung des Geistes ist nicht mehr notwendig. Die Arbeit, weil es ja Arbeit. Sankharas sind Bürden, sind Beschwerden. Und deshalb schmeißen wir die ab, eine nach der anderen. Und die erste Bürde, die wir abschmeißen, ist dieses Denken auf der subtilen Ebene von der Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt. Weil in der zweiten Vertiefung braucht der Geist hat nicht mehr. Da ist so viel Stabilität, da ist so viel Ruhe, so viel Klarheit, da bewegt sich nichts mehr. Da ist eine Wahrnehmung von Glück, die sich nicht mehr verändert. Also ist ein Zustand, den wir uns eigentlich, wenn wir nicht in der Meditation schon wenigstens mal ein bisschen tief gekommen sind, kaum vorstellen können. Weil sich unsere Wahrnehmung immer verändert. Unsere Gefühle sich immer verändern. Da ist konstant Bewegung. Das ist ein Oxymoron. Konstant Bewegung. Ja, also da ist immer Bewegung. Die Qualität des Geistes, die ja gestaltet ist von Gefühl und Wahrnehmung, ist ständig in Bewegung. Und eigentlich kommt diese Bewegung erst in der zweiten Vertiefung wirklich zur Ruhe. Aber jeder, der auch nur in angrenzende Sammlung rankommt, weiß, wie ruhig und nett es schon ist. Und sicherlich in dem ersten Jhana ist schon richtig ruhig. Aber da ist halt immer noch die Qualität, immer noch die Arbeit notwendig, dieser Hinwendung des Geistes zu diesem oder zu sich selbst in dem Fall. Von daher die ersten Gestaltungen, die verschwinden, sind Vitakka Vichara. Und die zweiten Gestaltungen, die verschwinden. Jetzt ist aber einfach, jetzt sind nur noch zwei da. So 50-50, also jetzt seid mal ein bisschen mutig. Körperliche oder geistige Gestaltung, was verschwindet als nächstes? Okay, körperliche. Ein- und Ausatmen hört auf im vierten Jhana. Im vierten Jhana gibt es kein Ein- und Ausatmen mehr. Atem hört auf, Feierabend. Ausgeatmet. Nicht mehr eingeatmet. Gibt es die nette Anekdote, habe ich vielleicht jemand erzählt, wo sie Lumpa Cha damals ins Krankenhaus gebracht haben, dachten, der wäre tot. Und einige spekulieren natürlich, der wäre noch tiefer gewesen, aber ist egal. Auf jeden Fall, wenn er auch nur im vierten Jhana war, da ist kein Ein- und Ausatmen mehr, kein Puls mehr zu fühlen. Metabolismus so weit runtergefahren, ist nicht mehr notwendig. Und in der Regel nach dem vierten Jhana in Sutten, wenn die Leute da rauskommen, haben sie es meistens kapiert. Haben sie genug Sankaras zur Ruhe gebracht, um, wenn der ganze Zirkus wieder anfängt, zu sehen, dass das nichts anderes ist als Leiden. Und dann sind die meisten so weit, dass sie zumindest Strom eingetreten, wenn nicht Arhat werden. Deshalb ist viertes Jhana in der Regel das Sprungbrett in den Sutten. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. So, und dann verschwinden die geistigen Gestaltungen in einem Zustand, der auch so heißt. Der heißt als Erlöschen von Wahrnehmung und Gefühl. Die vier Arupa-Jhanas, oder manchmal Arupa-Jhanas genannt, diese nicht materiellen Zustände, die über die vier Vertiefungen, über das vierte Jhana hinausgehen, wo es um die formlosen Bereiche geht, grenzenloser Raum, grenzenloses Bewusstsein, Nichtsein, weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, ohne da jetzt näher darauf einzugehen, sind natürlich schon sehr subtil und fein. Aber dieser letzte Zustand davon heißt weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Heißt das immer noch Wahrnehmung? Ist zwar eine subtile Art von Wahrnehmung, aber es ist immer noch eine Form von Wahrnehmung und das ist immer noch ein Gefühl. Aber darüber hinaus gibt es einen Zustand, wo Wahrnehmung und Gefühl nicht mehr sind. Das heißt, alle Gestaltungen kommen da zu einem Ende. Und das ist der Grund, meiner Meinung nach, also bin ich jetzt einfach mal so mutig, warum mit in den Sutten heißt, wenn jemand da reingeht und da wieder rauskommt, ist er entweder ein Arhat oder zumindest ein Anagami. Manche Leute sagen, nur Anagamis und Arhats können da rein, aber das verstehe ich ein bisschen anders. Also so wie ich das aus den Sutten kenne, ist das, die gehen da rein als auch noch nicht unbedingt Erleuchteter. Aber wenn die rauskommen aus dem Zustand, sind sie entweder Arhat oder Anagami. Und warum? Weil sie nämlich alle Sankaras zur Ruhe gebracht haben. Und das ist einfach zu klar in dem Moment, so offensichtlich, ist kein Bewusstsein mehr. Bewusstsein ist weg. Das Bewusstsein braucht Inhalte. Kommen wir gleich zu. Also das ist das Stillen der Gestaltung auf der Ebene von Samatha, also Meditation. Jetzt wollen wir mal ein paar kontroverse Sachen uns anschauen. Okay, die Sutta heißt Bala Pandita Sutta, ist die von Narren und Weisen. Einem Toren, dem das Hemmnis des Nichtwissens zu eigen ist und der mit dem Durst behaftet war, ist dadurch dieser gegenwärtige Körper zuteil geworden. So ist dieser gegenwärtige Körper und äußere Name und Form. Auf diese Weise ist da ein Paar. Infolge dieses Paares Berührung, nämlich die sechs Sinnesbereiche, durch deren Berührung der Tor Freude und Leiden empfindet oder eines von ihnen. Das war jetzt ein bisschen viele, ne? Deshalb nochmal zum Verständnis. Nichtwissen durch Avijja. Und wie ich eben gesagt habe, die Kubaita nennen es Avijja Tanha. Durch Avijja und Tanha, also Nichtwissen und Verlangen, ist dem Narren dieser Körper zuteil geworden. Und so gibt es diesen gegenwärtigen Körper und äußere Name und Form. Und dann kommen erst die sechs Sinnesbereiche. Also die Reihenfolge hier ist schon etwas seltsam. Und jetzt einem Weisen, dem das Hemmnis des Nichtwissens zu eigen ist und der mit Durst behaftet war, ist dadurch dieser gegenwärtige Körper zuteil geworden. So dieser gegenwärtige Körper und äußere Name und Form. Auf diese Weise ist da ein Paar und infolge des Vorhandenseins des Paares gibt es Berührung, nämlich der sechs Sinnesbereiche, durch deren Berührung der Weise Freude und Leiden empfindet oder eines von ihnen. Beiden ist der Körper beschieden durch Nichtwissen. Was gibt es da für eine Besonderheit, für einen Unterschied? Was gibt es da für eine Verschiedenheit von dem Weisen zum Toren? Und der Erhabene sprach, durch Nichtwissen, ihr Bhikkhus, durch das er gehemmt war, durch den Durst, mit dem er behaftet war, ist dem Toren dieser gegenwärtige Körper zuteil geworden. Aber eben dieses Nichtwissen ist vom Toren nicht aufgehoben und der Durst nicht vernichtet worden. Aus welchem Grund? Nicht hat ja Bhikkhus der Tor den heiligen Wandel geführt, der das Leiden zum vollkommenen Ende bringt. Darum geht der Tor nach dem Zerfall des Körpers wieder in einen Körper ein, und da er wieder in einen Körper eingeht, ist er nicht erlöst von Geburt, Alter und Tod, von den Anfällen von Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung, ist nicht erlöst vom Leiden, sage ich. Und jetzt der Weise, durch das Nichtwissen, ihr Bhikkhus, durch das er gehemmt war, durch den Durst, mit dem er behaftet war, ist dem Weisen dieser gegenwärtige Körper zuteil geworden, aber eben dieses Nichtwissen ist von dem Weisen aufgegeben und der Durst vernichtet. Aus welchem Grund? Es hat ja der Weise den heiligen Wandel geführt, der das Leiden zur vollkommenen Vernichtung bringt. Darum geht der Weise nach dem Zerfall des Körpers nicht in einen Körper, also einen neuen Körper, und da er nicht wieder in einen Körper eingeht, ist er erlöst von Geburt, Alter und Tod, von den Anfällen von Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung, ist erlöst vom Leiden, sage ich. Darin liegt der Unterschied. Und da ist die Sutta schlechthin, die natürlich die Kommentarliteratur hernimmt als den absoluten Beweis dafür, dass diese 12 Glieder der bedingten Entstehung in 3 Leben ablaufen müssen, nämlich dass Unwissenheit und Gestalten im letzten Leben das Bewusstsein in diesem Leben, Wiedergeburtsbewusstsein in diesem Leben hervorbringen und dann bis hin zu Existenz und Geburt ist dann die Wiedergeburt und dann ist die 3. Runde fällig, sozusagen. Ich möchte da auch gar nicht großartig näher drauf eingehen, hier die Visuddhi Magga zu knüppeln oder den guten Buddha Gosa. Ich möchte hier nur so viel sagen, dass diese bedingte Entstehung existenzübergreifend ist. Das sollte kein Problem sein. Im Gegenteil, es sollte ziemlich eindeutig sein. Weil wenn bedingte Entstehung, die das Entstehen von Leiden ist und das Aufheben von Leiden und es ein Prozess ist, der die ganze Zeit vonstatten geht, dann hört er nicht auf, wenn ich sterbe. So einfach ist das. Es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, all diese 12 Glieder müssen entweder unbedingt hier stattfinden oder nein, die dürfen nicht hier stattfinden, die müssen noch vom letzten Leben sein und Geburt ist dann Wiedergeburt im nächsten Leben, darum geht es gar nicht. Es geht um Sanditiko Akaliko, all diese Faktoren, das ganze Prinzip, der ganze Prozess, ein Prozess ist, der hier und jetzt kontempliert werden kann und muss. Und dass man in all diese Faktoren, im Hier und Jetzt, Sanditiko, Ehipassiko, Opanaiko, Akaliko, Einsicht entwickeln kann. Und wie der Buddha in der einen Sutta gesagt hat, man kann jeden Faktor hernehmen, um den, wie bei diesem Hologrammbeispiel, was wir hier schon so oft gebracht haben, im Kontext der 4 edlen Wahrheiten kontemplieren. Es gibt eine andere Sutta, die ich in dem Buch habe, was wir auf der Pilgerreise mit hatten, aus dem Sutta Nipata, wo genau das Gleiche wieder passiert. Wo der Buddha die bedingte Entstehung anhand von verschiedenen Einzelfaktoren im Sinne der 4 edlen Wahrheiten erklärt, wie dieses Hologramm. Er greift einen Teil raus, packt ihn wieder in den Kontext der 4 edlen Wahrheiten und das ist genug, um im Hier und Jetzt bedingte Entstehung zu sehen und das bedingte Erlöschen einzuleiten. Ich sage zu den Faktoren wie Geburt und Wiedergeburt, da kommen gleich noch so ein paar kleine Sachen, noch was. Aber ich wollte die Sutta hier nur mit reinnehmen, ja, um einfach auch fair zu sein. Ich meine, es ist klar, dass es hier um Faktoren geht, die offensichtlich im letzten Leben Ursachen gesetzt haben. Und der Buddha gibt eine andere Sutta, wo der Buddha sagt, der Körper ist altes Karma. Wörtlich. Altes Karma. Also technisch ist das alles schon falsch. Weil wenn, dann ist das Vipaka. Und der Buddha, das finde ich total klasse. Er sagt, der Körper ist altes Karma. Und na klar, ist bedingt entstanden durch Ursachen, die im früheren Leben gesetzt worden sind. Ja, braucht man nicht dran zu zweifeln. Aber darum geht es nicht. Und dieser Prozess von Verlangen sich im Tod fortsetzt, ja, da brauchen wir auch nicht dran zu zweifeln. Dass mein Verlangen nicht plötzlich aufhört, im Gegenteil. Wenn ich im letzten Atem hänge, ich habe genug Leute sterben sehen, selbst wenn sie in größtem Schmerz waren, wollen trotzdem nicht loslassen, weil sie immer noch Verlangen hatten. Das heißt, es hört nicht auf. Und trotzdem, die ganzen Faktoren sind die ganze Zeit präsent. Nämlich die Geburt, vielleicht kann ich jetzt mal vorwegnehmen, ist nicht für uns die fleischliche Geburt, obwohl die Geburt, wenn sie definiert wird, natürlich die Geburt in die Daseinsbereiche ist. Aber im Kontext von Patittasamuppada ist die Geburt die Identifikation über mein Verlangen, mein Ergreifen, meine Existenz, die ich mir durch mein Ergreifen schaffe. Also bin ich in dieser Existenz da, mein Dasein. Und deshalb bin ich geboren. Das ist meine Geburt. Ich identifiziere mich mit dem, was hier ist, was ich hier erlebe, erfahre. Und in dem Moment, wo ich mich mit dem als geboren identifiziere, muss ich auch alt werden, krank werden und sterben. Das ist einfach. Ja, das ist auch eine schöne Sutta. Diese vier Nahrungsstoffe, ihr Bhikkhus, dienen den Wesen, die geboren sind, zur Erhaltung oder den Wesen, die nach Wiedergeburt suchen, zur Förderung. Welche vier? Die essbare Speise, grob oder fein, die Berührung ist der zweite, die Absicht des Geistes ist das dritte und das Bewusstsein ist das vierte. Und der Buddha nennt die Ahara, Nahrungsstoffe, Nährstoffe, und von denen ist nur die erste die materielle Speise. Der zweite ist Berührung, Kontakt, Sinneskontakt, Absicht, unsere geistige Absicht und Bewusstsein als viertes. Das sind, ihr Bhikkhus, die vier Nahrungsstoffe für die Wesen, die schon geboren sind, und für die Wesen, die nach Wiedergeburt suchen, zur Förderung. Wenn nach dem Nahrungsstoff essbare Speise, ihr Bhikkhus, Begierde vorhanden ist, wenn Freude daran vorhanden ist, wenn Durst danach vorhanden ist, dann hat das Bewusstsein einen Halt gefunden und ist zu Wachstum gekommen. Wo das Bewusstsein einen Halt gefunden hat und zu Wachstum gekommen ist, da tritt Name und Form in Erscheinung. Wo Name und Form in Erscheinung tritt, da findet Mehrung der Gestaltungen statt. Wo Mehrung der Gestaltungen stattfindet, da tritt künftighin Wiedergeburt und Neuentstehung ein. Wo künftighin Wiedergeburt und Neuentstehung eintritt, da gibt es künftighin Geburt, Alter und Tod. Wo künftighin Geburt, Alter und Tod sind, das, ihr Bhikkhus, behaupte ich, ist mit Schmerz verbunden, mit Angst verbunden, mit Verzweiflung verbunden. Und jetzt geht er durch die anderen Nährstoffe durch, nämlich Berührung, Kontakt, Absicht und letztendlich, wer nach dem Nahrungsstoff Bewusstsein, ihr Bhikkhus, Begierde vorhanden ist, wenn Freude daran vorhanden ist, wenn Durst danach vorhanden ist, da hat das Bewusstsein einen Halt gefunden und ist zu Wachstum gekommen. Wo das Bewusstsein einen Halt gefunden hat und wo es zu Wachstum gekommen ist, da tritt Name und Form in Erscheinung. Wo Name und Form in Erscheinung tritt, da findet Mehrung der Gestaltungen statt. Wo Mehrung der Gestaltungen stattfindet, da tritt künftighin Wiedergeburt und Neuentstehung ein. wo künftighin Wiedergeburt und Neuentstehung eintritt, da gibt es künftighin Geburt, Alter und Tod und damit Schmerz und so weiter. Und hier interessant zu sehen, die Reihenfolge, in der die Faktoren hier erscheinen. Ich kann euch erinnern, eben gesagt, wo er dem Ananda als Tipp gegeben hat, dass die Gefahr zu kontemplieren und nicht das Angenehme. Und hier sagt der Buddha, wer nämlich Begierde, Verlangen hegt nach einem dieser vier Nahrungsstoffe, weil Sinneskontakt, ne, wir verlangen nach Sinneskontakt, wir verlangen nach Berührung, wir verlangen nach Absicht, beabsichtigen, da ist ein Verlangen hin zu, und Bewusstsein. Wir wollen erleben, Bewusstsein. Und wenn dem so ist, also wenn Durst vorhanden ist, hat das Bewusstsein einen Halt gefunden. Das heißt, die Stützen für dieses Bewusstsein ist sozusagen der Durst. Der Durst treibt das Bewusstsein an. Und wenn das Bewusstsein einen Halt gefunden hat und zu Wachstum gekommen ist, wo das Bewusstsein einen Halt gefunden hat und zu Wachstum gekommen ist, da tritt Name und Form in Erscheinung. Das heißt, Name und Form, wie ich eben gesagt habe, sind die Inhalte des Bewusstseins. Das ist ein anderes Sutta, weiß nicht, ob die gleich noch kommt, wo der Buddha sagt, die beiden können nicht ohne einander. Ich kann nicht, Bewusstsein ohne Inhalte geht nicht. Ich habe entweder Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast oder Geistbewusstsein. Und er sagt, wenn ich dieses Verlangen hege nach diesen Dingen, dann treibe ich das Bewusstsein an. Und wenn das Bewusstsein angetrieben wird und zu Wachstum gerät, dann treten Name und Form in Erscheinung. Und heißt, das Bewusstsein füllt sich mit Name und Form, nämlich mit den Inhalten des Bewusstseins. Also er kehrt die Sache jetzt um, wenn kein Verlangen da ist nach diesen Nahrstoffen, Nährungsstoffen, dann kommt das Bewusstsein, wechselt Bewusstsein nicht, und Name und Form kommen nicht. Und er sagt gerade so, wie wenn da ein Haus stünde oder eine Halle und es wäre da auf der Nordseite oder auf der Südseite oder auf der Ostseite Fenster und es dränge bei Aufgang der Sonne durchs Fenster ein Strahl hinein. Wo fände der Halt? An der westlichen Wand her. Wenn aber Ibikus keine westliche Wand vorhanden wäre, wo fände er Halt? Auf der Erde her. Wenn aber Ibikus kein Erdboden da wäre, wo fände er Halt? Im Wasser her. Wenn aber Ibikus kein Wasser da wäre, wo fände er Halt? Er fände überhaupt keinen Halt her. Ganz ebenso, Ibikus, wenn da nach dem Nährungsstoff essbare Speise keine Begierde vorhanden ist, wenn keine Freude daran vorhanden ist, wenn kein Durst danach vorhanden ist, dann hat das Bewusstsein keinen Halt gefunden und ist nicht zu Wachstum gekommen. Wo aber das Bewusstsein keinen Halt gefunden hat und nicht zu Wachstum gekommen ist, da tritt auch Name und Form nicht in Erscheinung. Wo Name und Form nicht in Erscheinung tritt, da findet keine Mehrung der Gestaltungen statt. Wo keine Mehrung der Gestaltungen stattfindet, da tritt künftighin keine Wiedergeburt und Neuentstehung ein. Wo künftighin keine Wiedergeburt und Neuentstehung eintritt, da gibt es künftighin nicht Geburt, Alter und Tod. Wo es aber Geburt, Alter und Tod nicht gibt, behaupte ich, das ist frei von Schmerz, Angst und Verzweiflung. Interessant auch hier, und jetzt nicht zu kompliziert machen, aber Name und Form, die Inhalte des Bewusstseins, werden hier gefolgt von Mehrung der Gestaltungen. Wenn euch erinnert, Gestaltungen waren eigentlich zweite Glied in der Kette. Hier sind wir aber schon ein bisschen weiter in der Kette. Und so seht ihr, wie diese Teilaspekte an verschiedenen Stellen der bedingten Entstehung wieder mit einfließen können. Von daher ist kein, darf man sich nicht als linearen Prozess vorstellen. Weil diese Dinge sich auch gegenseitig untereinander bedingen. Weil klar, wenn sich Bewusstsein mit Inhalten füllt, dann mehren sich die Gestaltungen auch wieder. Das heißt, ich habe wieder eine gewisse Denktätigkeit, da sind Gefühle, da sind Wahrnehmungen, die wieder beruhen auf den Inhalten des Bewusstseins. Je nachdem, wie sich mein Bewusstsein verändert, damit mehren sich auch entsprechend die Gestaltungen. Und hier kommt jetzt wieder das, wo dann in der klassischen Drei-Leben-Interpretation natürlich dann mit den Gestaltungen, wenn Gestaltungen sich mehren, dann tritt künftig Wiedergeburt ein. Das heißt, da sind wir an dem Punkt, wo dann Wiedergeburtsbewusstsein ist. Aber hier spricht der Buddha gar nicht vom Bewusstsein, sondern er sagt, Gestaltungen da sind, wenn da weiter gestaltet wird, dann ist auch, wenn das Leben zu Ende ist, für die nächste Runde noch was übrig. Und dementsprechend alte Hunde. Also hier haben wir in der Sutta, deshalb habe ich die mit rein, haben wir eigentlich beides. Wir haben eigentlich die Teile alle komplett in diesem Dasein, aber der Buddha spricht auch von der nächsten Runde. Und jetzt mal ein paar hier und jetzt. Ich hatte keine Ahnung, wie lang das ist. Ich muss da ein paar Schritte überspringen, sonst sind wir morgen noch hier. Was einer beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und was er plant, und wobei er, ich habe jetzt mal ein Anliegen übersetzt. Also das ist, Anusaya ist halt, ja, irgendwo ein Anliegen. Also wenn jemand, was jemand beabsichtigt, was er plant und wobei er noch ein Anliegen hat, damit entstehen eine Grundlage für den Bestand des Bewusstseins. Also die Stützen des Bewusstseins, Bewusstsein wird angetrieben durch Beabsichtigen, Planen, aber auch, wie wir hören werden, ein Anliegen. Wenn eine Grundlage vorhanden ist, so tritt die Fortdauer des Bewusstseins ein. Wenn das Bewusstsein fortdauert und zunimmt, so tritt Name und Form in Erscheinung. Aus Name und Form als Ursache entstehen die sechs Sinnesbereiche, aus den sechs Sinnesbereichen Berührung, aus Berührung Empfindung, aus Empfindung Durst, aus Durst Ergreifen, aus Ergreifen Dasein, aus Dasein Geburt, aus Geburt Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Wenn einer aber nicht beabsichtigt und nicht plant, aber dennoch ein Anliegen hat, so entsteht damit eine Grundlage für den Bestand des Bewusstseins. Wenn eine Grundlage vorhanden ist, tritt die Fortdauer des Bewusstseins ein. Wenn das Bewusstsein fortdauert und zunimmt, so tritt Name und Form in Erscheinung. Aus Name und Form die sechs Sinnesbereiche und so weiter. Wenn aber einer nicht beabsichtigt und nicht plant, und auch kein Anliegen bei den Dingen hat, so entsteht damit keine Grundlage für das Bewusstsein. Wenn keine Grundlage vorhanden ist, so tritt die Fortdauer des Bewusstseins nicht ein. Wenn das Bewusstsein nicht fortdauert, nicht zunimmt, so treten Name und Form nicht in Erscheinung. Aus der Aufhebung von Name und Form entsteht die Aufhebung der sechs Sinnesbereiche, auf der Aufhebung der sechs Sinnesbereiche die Aufhebung von Berührung, die Aufhebung von Empfindung, Verlangen, Ergreifen, Dasein, Geburt, Alter, Krankheit und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Auf solche Art kommt die Aufhebung des Leidens zustande. Und hier ganz klar alle Faktoren da. Und der Prozess wird eingeleitet durch dieses nicht beabsichtigen, nicht planen, aber auch kein Anliegen mehr haben. Also selbst wenn ich nicht aktiv beabsichtige und plane, aber da ist noch eine Neigung, irgendwo da mit schlummert, dann reicht das, um mit Bewusstsein anzutreiben. Bewusstsein füllt sich mit Inhalten, treibt die sechs Sinnesbereiche an, Gefühl, Verlangen, Ergreifen, Dasein, Geburt bis hin zum Ende. Also die ist ziemlich erschreckend, die Sutta. Also diese Sache mit diesem Anusseti da. Also manchmal meint man so, man hätte seinen Geist unter Kontrolle, aber da schlummert eigentlich eine Menge und das reicht. Gut, dann werde ich hier auch nur eine von nehmen. Boah, hier geht es jetzt um diese Aufhebung des Bewusstseins, weil wir wollen ja auch die Sache mal langsam zu einem Ende bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Kuba Wackerli, der hat zum Messer gegriffen und sich umgebracht. Und der Buddha sagt zu den Mönchen: Kommt ihr Mönche, zum schwarzen Fels am Abhang des Seherberges wollen wir gehen, dort wo Wackerli, der edle Sohn, zum Messer gegriffen hat. Und es begab sich der Erhabene mit den Mönchen zum schwarzen Fels am Abhang des Seherberges. Zu jener Zeit aber bewegte sich ein Rauchgebilde, ein Finsternisgebilde nach östlicher Richtung, bewegte sich nach westlicher Richtung, bewegte sich nach nördlicher und südlicher Richtung, aufwärts, abwärts und zu den Zwischenrichtungen. Da wandte sich der Erhabene an die Mönche: Seht ihr dieses Rauchgebilde? Ja, o Herr, Mara, der Böse ist es, ihr Mönche. Er sucht nach dem Bewusstsein des Wackerli, des edlen Sohnes. Wo hat wohl das Bewusstsein Wackerlis, des edlen Sohnes, eine Stütze gefunden? Aber mit stützenlosem Bewusstsein ist Wackerli, der edle Sohn, verloschen. Also zum Ende hin. Aber das Gleiche wollte ich halt eben auch vorstellen als Möglichkeit in dieser Runde. Bewusstsein, wir müssen nicht auf den Tod warten, dass das aufhört. Sich anschließen, ihr Mönche, ist unerlöst sein. Sich nicht anschließen, ist erlöst sein. Wenn ihr Mönche das Bewusstsein im sich anschließen an Körperlichkeit verharrt, wenn es die Körperlichkeit als Objekt, die Körperlichkeit als Stütze nimmt, dann erlangt es Suchen nach Ergötzen, Wachstum, Entwicklung und Fülle. Wenn das Bewusstsein sich im Anschließen an Gefühl, Wahrnehmungen, Gestaltungen verharrt, wenn es Gefühl, Wahrnehmungen, Gestaltungen als Objekt, als Grundlage nimmt, dann erlangt es Suchen nach Ergötzen, Wachstum, Entwicklung und Fülle. Für die, die noch wach genug sind, hier geht es um die fünf Daseinsgruppen wieder. Also die fünf Daseinsgruppen werden als Objekte, als Inhalte des Bewusstseins genommen. Heißt, Bewusstsein schließt sich an Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen. Wenn ihr Mönche die Lust zum Element Körperlichkeit, zum Element Gefühl, zum Element Wahrnehmung, zum Element Gestaltungen, zum Element Bewusstsein aufgegeben ist, und hier interessanterweise Bewusstsein auch dabei, so ist nach Aufgeben der Lust die Grundlage abgeschnitten und es besteht keine Stütze mehr für das Bewusstsein. Dieses stützenlose Bewusstsein entwickelt sich nicht weiter. Und keine neue Wiedergeburt anhäufend. Oh, Entschuldigung, da muss ich. Das hat wieder hier ein Jnanaponika. Da wollte ich ja nicht durchstreichen. Ich musste hier so viel rumschmieren. Ist echt zum Heulen. Ist wirklich zum Weinen. Da steht nichts von Wiedergeburt im Pali. Und er kritzelt das hier rein. Du kannst echt keiner Übersetzung trauen. Das ist zum Weinen, wirklich. Dieses stützenlose Bewusstsein entwickelt sich nicht weiter und so Befreiung, nehme ich mal an, ich weiß es jetzt nicht genau. Aufgrund der Befreiung ist es gefestigt. Aufgrund des Gefestigtseins ist es befriedigt. Aufgrund des Befriedigtseins süchtet er nicht mehr. Ohne Süchten gelangt er aus sich selber heraus zum Erlöschen. Versiegt ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, getan das Werk, nichts weiteres nach diesem her, so erkennt er. Also der Satz war, dieses Bewusstsein ist ohne Stützen, nicht wachsend, sich nicht entwickelnd befreit. Und hier geht es offensichtlich um jemanden, der noch lebt. So, das wollte ich damit nur als Kontrast bringen. Diese Idee, dass ein Arhat ja noch Bewusstsein hat, ist irgendwo nicht haltbar, weil ich bin halt zu den Kubachans hingegangen, weil das sind die einzigen, denen du trauen kannst. Ich habe eben wieder in der letzten Woche habe ich in wenigen Büchern geschaut, außer in Sutten, um mir so ein bisschen Material zu verschaffen. Heute Mittag habe ich dann auch mal bei Tanjev kurz reingeguckt. Und da war auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh. Ja, weil er hat zum Beispiel diese Idee, und weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ich kann dem nicht hundertprozentig vertrauen. Dieses Ita Paccayata. Wenn dies ist, ist das. Wenn dieses mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes. Ja, dann macht er den Unterschied. Er sagt, der erste und der dritte sind unmittelbar. Ja, also wenn dies ist, ist das. Wenn dies nicht ist, ist das nicht. Ja, aber er sagt, dieses Imasupada, Imangupachati, also dieses mit dem Entstehen von dem entsteht dieses, kann auch einen zeitlichen Sprung haben. Das heißt, es kann die Ursache kommen sein und die Folge kann irgendwann später kommen. Ist ja klar, dass es Ursachen gibt, die irgendwann in der Zukunft Folgen haben. Aber ich frage mich, ob das wirklich für dieses Prinzip anwendbar ist. Weil nach meiner Vorstellung, gerade auf der Nirodha-Seite des Erlöschens, mit dem Erlöschen von diesem erlöscht jenes. Da ist kein zeitlicher Ursprung. Genau dazu habe ich die Kobalt dann auch immer mal wieder gerne gefragt. So in dem Moment, wo Avicca, dieses Nichtwissen, weg ist, kollabiert die ganze Kette. Aber zum Beispiel Geburt und Tod ist doch ein zeitlicher Unterschied. Ja, das ist ja genau das, worum es geht. Es geht ja nicht um die physische Geburt. Weil ein Arhat hat ja immer noch einen Körper, hat immer noch Gefühl anscheinend, immer noch Wahrnehmung, immer noch Gestaltung, immer noch Bewusstsein. Den hat er aber nicht. Warum nicht? Weil es nicht mehr seine sind. Und das kommt jetzt gleich. Da gibt es ein wunderschönes Sutta, weil der Buddha spricht immer, wenn er vom Abscheiden eines Arhats spricht, mit ganz anderer Terminologie. Ein Arhat stirbt nicht. Er ist eine Sutta, vielleicht lese ich sie nicht vor, sondern gibt es nur in meinen eigenen Worten wieder. Ein König zum Buddha kommt und sagt, für jemanden, der geboren ist, gibt es da was anderes als Alter und Tod? Buddha sagt, nee. Dann geht er durch die ganze Liste, die großen Brahmanen und die Reichen und die viel Geld haben und viel Paläste und alles. Egal, wer geboren ist, wird sterben. So. Sogar, und dann kommt am Ende dieser Satz, sogar für die Arhats, also die Vollendeten, die den heiligen Wandel geführt haben, dem Leiden ein Ende gemacht haben, wird dieser Körper abgelegt. Aber da spricht er vom Ablegen des Körpers, nicht von dem Tod. Das heißt, die Identifikation mit Geburt ist nicht mehr da. Und wenn Geburt bedeutungslos ist, dann ist auch Alter, Krankheit und Tod bedeutungslos. Okay, damit bin ich eigentlich fast am Ende, wollte nur dieses schöne Zitat aus M140 noch bringen. Indem man alle Vorstellungen überschreitet, Bhikkhu, wird man ein Weiser im Frieden genannt. Und der Weise im Frieden ist nicht geboren, er altert nicht, stirbt nicht, er wird nicht erschüttert und hat keine Sehnsucht. Denn da ist nichts in ihm gegenwärtig, wodurch er geboren werden könnte. Nicht geboren, wie könnte er da altern? Nicht alternd, wie könnte er da sterben? Nicht sterben, wie könnte er da erschüttert werden? Nicht erschüttert, wie könnte er da Sehnsucht haben? Endlich mal eine gute Übersetzung. Ja, ist eine gute Übersetzung, ne? Von wem ist die nur? Ja, das ist der Traurige, ne? Also ich hätte jetzt, wenn ich den Vortrag in einem halben Jahr gegeben hätte, hätte ich die Sutten alle neu gemacht. Ehrlich, also es war wirklich, ist wirklich grausam. Aber hier kommt es ziemlich deutlich raus. Ich lese es nochmal vor, weil das so schön ist. Indem man alle Vorstellungen überschreitet, wird man ein Weiser im Frieden genannt. Und der Weise im Frieden ist nicht geboren. Er altert nicht, stirbt nicht. Er wird nicht erschüttert und hat keine Sehnsucht. Denn da ist nichts in ihm gegenwärtig, wodurch er geboren werden könnte. Nicht geboren, wie könnte er da altern? Nicht alternd, wie könnte er da sterben? Nicht sterbend, wie könnte er da erschüttert werden? Nicht erschüttert, wie könnte er da Sehnsucht haben? Und man muss sich einfach diese zeitliche Sache vor Augen führen. Wenn es um das Altern, Sterben und den Tod im nächsten Leben gehen würde, dann würde er nicht von erschüttert sein und Sehnsucht im nächsten Leben reden. Es geht um hier und jetzt. Es geht um hier und jetzt. Avijja ist nicht irgendwo im leeren Raum. Avijja ist ganz eng verbunden, dieses Unwissen ist ganz eng verbunden mit dem Geist verstrickt. Und das ist eine Sache, die sich ständig bemerkbar macht. Das heißt, alle Glieder, wir können, egal wo wir hingucken, da ist immer Avijja im Hintergrund. Da ist immer dieses Nichtwissen im Hintergrund. Und deshalb sehen wir die Dinge nie, wie sie wirklich sind. Wir sehen immer nur durch diesen Filter von diesem Vermeiden. Das ist schon meins. Das ist mein Ding, ist mein Selbst. Ich kann gar nicht mir diese Faktoren angucken. Ich muss immer berücksichtigen, dass Avijja immer im Hintergrund mitspielt. Und am Ende wollte ich noch ein paar Gathas vorlesen aus dem Theragatha, die ersten drei. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, am Leben hänge ich nicht mehr. Ich werde ihn niederlegen einst, den Körper, achtsam, klar, bewusst. Ich freue mich nicht des Todes, freue mich nicht des Lebens, mit Achtsamkeit und klar bewusst erwarte ich die Zeit. Ich freue mich des Todes nicht, ich freue mich nicht des Lebens, gewiss, dass meine Zeit einst kommt, wie Diener Lohn erwarten. Das waren drei aus dem Theragatha, wo einfach ganz deutlich wird, Leben und Tod spielt keine Rolle mehr. Und die Identifikation mit den Daseinsgruppen nicht mehr da ist, dann gibt es kein Alter mehr und kein Tod mehr, kein Leben mehr. Und Lumbukao, einer unserer Kupa-Ajahn, gar lange Zeit, doch ohne es zu wissen, war ich versklavt durch das Verlangen. Nun kann ich mich beglückt entspannen, um Tod und Leben gleichsam unbeflissen. Wie viel du auch denkst, du wirst niemals erkennen. Erkenntnis geschieht, wo das Denken versiegt, wenngleich die Erkenntnis dem Denken obliegt. Doch töte, wenn du ihn erkennst, den Erkenner. Sankhara, die Gestaltungen, die von Unwissenheit herrühren, sind genau der Punkt, wo Identifikation beginnt. Und die tiefste Kontemplation, oder wie den Thais immer sagen, La'ir Tisut, ist Avijja Paccaya Sankhara, nämlich Unwissenheit bedingt diese Gestaltungen. Das ist immer der letzte Punkt vor dem endgültigen Erwachen, weil ja, ist eben das Schwierigste, Avijja zu sehen, diese Unwissenheit wirklich sehen, wo diese Dinge herkommen, wie diese Gestaltungen entstehen, woraus die entstehen. Der Grund liegt im Geist, der nach außen sich wendet und Leiden entsteht, wenn der Geist sich bewegt. Der Pfad ist der Geist, der sich sieht und nicht regt. Erlöschen das Sehen, das nicht mehr verblendet. Und die vier edlen Wahrheiten. Lumbudun. Der Grund von Leiden liegt im Geist, der nach außen sich wendet. Heißt, solange Avijja im Geist ist, schießt es immer mit Gestaltungen raus. Produziert immer Gestaltungen, immer Bedingungen, immer Gestaltungen. Formationen, die sich aus dem Geist heraus ergeben, aufgrund von Avijja. Und Leiden entsteht, wenn der Geist sich bewegt. In dem Moment, wo der Geist aus sich heraus tritt, entsteht Leiden. Der Pfad ist der Geist, der sich sieht und nicht regt. Das heißt 180 Grad entgegen, nicht nach den Inhalten des Geistes, sondern zurück zum Geist, dass der Geist sich selbst erkennt, ist der Weg. Von Nubula. Das Herz, das nicht mehr haftet am tiefsten Grund des Seins, dem Eigner des Erkennens, sucht nicht mehr nach dem Herz, das jenseits liegt vom Grunde. Das letzte Anhaften ist immer, wie die Thai sagen, Puru, der weiß. Das ist immer noch die Identifikation mit diesem Wissen als letzte Anhaftung. Und der daran nicht mehr haftet, der sucht auch nicht mehr nach dem Herz, was jenseits liegt von Ursache und Wirkung. Rinpoche, außerhalb von jedem Grunde und jenseits aller Wirksamkeit ist kein Kommen und kein Gehen, hält nichts an, am Schluss bleibt nichts. Also über Ursache und Wirkung hinausgegangen. Außerhalb von jedem Grunde, jenseits aller Wirksamkeit ist kein Kommen und kein Gehen, hält nichts an, am Schluss bleibt nichts. Ähnlich wie eine Sutta, wo der Buddha auch davon spricht, dass da kein Kommen und kein Gehen und kein Anhalten ist. Lumpachas Gata. Lumpum Mahabua. Wo immer sich ein Punkt befindet, Zentrum dessen, der da weiß, wo Dasein sich an Dasein bindet, dämmert der Geburtenkreis. Wieder dieser Punkt. Alle führen auf diesen Punkt von Sankara hin. Dieses Identifikation mit dem Erkennen. Puru, Avicca Paccaya Sankara, genau an dem Punkt ist, wo der Durchbruch stattgefunden hat. Jokuno, auch nett. Die Wahrheit, sie ist still und stumm. Was sprechen kann, das ist nicht wahr. Sprachliche Gestaltungen. Solange noch einer sabbelt, um es platt auszudrücken. Nicht ohne Erkenntnis erfolgt die Befreiung. Wir hängen an dem, was als unseres erscheint. Wie können wir lassen von dem, was wir sind? Wir brauchen die Einsicht, dass nichts uns gehört. Wer losließ von allem, wo ist er zu finden? Er weilt in dem Herz, das sich löste allein. Von allem gelassen, wo hält man sich auf? Allein im Herz des sich Lösens befreit. Ja, tut mir leid, dass ich da am Ende jetzt ein bisschen abrupt werden musste. Ich hätte gerne noch ein Stündchen länger gehabt. Dann wäre das ein bisschen entspannter gewesen. Aber ich realisiere natürlich auch, dass es eine ziemlich volle Packung ist. So, von daher, abschließend vielleicht nochmal ermutigen, sich diese Sachen mal anzuschauen selber, sowohl in den Sutten, aber viel wichtiger im eigenen Geist. Weil, wie gesagt, dieser Prozess ist nichts, was da irgendwo im Raum hängt. Das ist eine Sache, die ständig in unserem Geist abläuft, 24 Stunden. Und je mehr wir die Zusammenhänge kennen, insbesondere wenn die Meditation dann mal ein bisschen erhabener und friedvoller wird, wir sehen, wie diese Dinge entstehen, dann gibt es auch Mut und Freude und Einsicht. Und es ist wirklich, ist ja das Herz der Buddha-Lehre. Entstehung und Ende des Leidens. Und von daher hoffe ich, dass ich da ein bisschen einen Einblick geben konnte für meine Unzulänglichkeiten hinsichtlich dieses tiefen Dhammas. Bitte ich um Verzeihung. Ewan. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi svākhātu bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi.